Für euch war nach meinem ersten Wortschluss. An der Spitze ist es einsam. Sie zahlen den Wert von ihrem Vorschuss. Ich zahle den Wert von meinen Einnahmen. Wir feiern heute sehr fucking Show. Und wir lieben Risiko. Nach 22 Jahren habe ich verstanden, mein Vater wollte mich nur kurz kippen holen. Es wird langsam wieder her. Denk mal, ich kann nicht mehr verschlafen. Ich treibe mich rum auf der Straße. Ab und zu bis meine Nase. Nicht aus Zucker, doch die Nächte sind kalt. Liebe ruft an, ich hab keinen Empfang. Handy vibriert in der Hand. Kann es nicht lesen, bin wieder auf Wand. Wenn die ersten Strahlen morgens durch dein Fenster schießen und deine Nase kitzeln, musst du halt im Schlaf noch niesen. Sind unsere Blöcke viel zu hoch, wir können es nicht genießen. Ich mach die Sonne schon. Wenn die ersten Strahlen morgens durch dein Fenster schießen und deine Nase kitzeln, musst du halt im Schlaf.